Ich stehe jetzt hier vor einem kleinen Problem. Da ich mich in meinem Vortrag oder dem, was ich hier vorbereitet hatte, habe ich mich vor allem bezogen auf das Papier Konzept Materialismus, heißt es glaube ich, das ja hier zur Vorbereitung dieses Kongresses verteilt worden ist oder ins Internet gestellt worden ist. Nun hat Manfred einen Vortrag gehalten, der sich da sehr detailliert teilweise auf die Thesen von mir einlässt, die kritisiert, neben vieler Zustimmung auch, gab es ja dann auch etwas Kritik. Und eigentlich fand ich jetzt den Vortrag viel spannender und viel interessanter als dieses Papier, mit dem ich mich da auseinandergesetzt habe in der Vorbereitung für diese Veranstaltung. Und muss nun versuchen, irgendwie so die beiden Sachen zu kombinieren. Ich will auch versuchen, mich da einigermaßen kurz zu fassen und vielleicht mit der Klärung von einigen Begriffen näher zu kommen. Denn bei einigen Punkten bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir tatsächlich so ganz tiefe Differenzen haben, wie du vermutest, oder ob wir zuweilen auch mit unterschiedlichen Worten argumenten, unterschiedliche Worte benutzen. Aber zunächst mal, auch um die Gemeinsamkeiten herauszustellen und das, was ich sozusagen als die Basis ansehe, die überhaupt eine Auseinandersetzung sinnvoll macht. Also wenn man keine Gemeinsamkeiten hätte, dann wird auch eine Diskussion nicht lohnen. Möchte ich mich doch nochmal kurz auf dieses Papierkonzept Materialismus beziehen. Da heißt es relativ gegen Ende dieses Papieres, dass die erkenntniskritischen Implikationen der Kritik der politischen Ökonomie zu entfalten wären, der Zusammenhang von Warenform und Wertform, Warenform und Denkform gegen ökonomistische Reduktionen des Werts sei der Wert als Grundkategorie der Konstitution von Ökonomie und Politik festzuhalten. Ich glaube, das ist ein Ausgangspunkt, den ich überhaupt nicht bestreiten würde, wo ich auch nur die Hoffnung habe, dass die meisten der hier Anwesenden den nicht bestreiten, also insbesondere die Kritik der politischen Ökonomie nicht, wie das auch Jochen Bruhn anfangs hervorgehoben hat, als eine Art Rationalisierungsveranstaltung zu sehen, sondern als eine kritische und dieser Kritikbegriff dabei auf Erkenntniskritik abzielt. Also nicht etwa ein, wenn man Erkenntniskritik sagt, muss man vorsichtig sein, damit ist nicht gemeint so eine Art selbstständiger Erkenntnistheorie, wo man also einerseits als Gegenstand der Erkenntnis die Ökonomie hat und dann macht man sich auch noch drei Gedanken darüber, wie funktioniert überhaupt Erkennen selber. Das wäre Erkenntnistheorie, sondern Erkenntniskritik. Man reflektiert darauf, wie funktioniert das, was ich mir hier als Erkenntnis der Ökonomie eigentlich, was ich da produziere oder was ich da als Vorstellung davon entwickle. Gut, das sind erstmal die Gemeinsamkeiten. Jetzt komme ich zu den Unterschieden. Da ging es also sowohl in diesem Text Konzept Materialismus als auch noch ausführlicher in dem Bändchen Der Theoretiker ist der Wert und auch jetzt in deinem Vortrag wurde so eine strikte Trennung aufgemacht zwischen Theorie, Wissenschaft auf der einen Seite und Kritik, oder du hast jetzt nochmal unterschieden, wissenschaftliche Kritik, materialistische Kritik, also sagen wir dann materialistische Kritik, auf der anderen Seite. Und so, als hätten die nicht nur nichts miteinander zu tun, sondern als wäre das sozusagen etwas sich wechselseitig ausschließend. Betreibe ich Wissenschaft, dann bin ich ja schon affirmativ, und betreibe ich materialistische Kritik, dann bin ich erstmal natürlich nicht affirmativ, kann aber auch gar keine Wissenschaft betreiben. Hier scheinen mir also doch die Differenzen zu liegen und nicht nur die Differenzen zwischen uns beiden. Da würde ich auch sagen, wenn man für eine solche Trennung Marx in Anspruch nehmen will, was ja auch hier gemacht wird, in diesem Konzept Materialismus, da erscheint mir das nun überhaupt nicht plausibel. Gut, du hast eingeführt, dass man die Ambivalenzen, die ich bei Marx in vielen Bereichen der Lehrtheorie sehe, auch noch auf den Wissenschaftsbegriff übertragen müsste. Also dass der Marx zwar einerseits kritisiert einen empiristischen Wissenschaftsbegriff und dann aber doch irgendwo teilweise selber verwendet. Das kann ich auch jederzeit zugeben. Und diese Ambivalenzen habe ich in meinem Buch sicher auch zu wenig betont. Also das würde ich auf jeden Fall akzeptieren. Aber dass man diese geradezu dichotomische Verhältnis Wissenschaft-Kritik bei Marx wiederfinden könnte, das erscheint mir allerdings sehr unplausibel. Wenn ich das nun alles richtig verstanden habe, dann wird diese Dichotomie damit begründet, dass gesagt wird, der Wert oder auch das Kapital sei gar nicht zu begreifen, sei gar nicht zu denken. Du hast in deinem Vortrag eben den Titel meines Buches, Die Wissenschaft vom Wert, kritisiert, dahingehend, Wissenschaft vom Wert unterstellt, man könne erfassen, was Wert ist, das sei aber gar nicht möglich. Man müsse die theologischen Mucken des Kapitals ernst nehmen und so weiter und so fort. Ja, was heißt das denn überhaupt? Man könne das nicht erfassen, was der Wert ist. Also sowohl in deinen Ausführungen als auch in dem Papier Konzept Materialismus stehen eine Menge Aussagen darüber drin, was denn der Wert ist, was er nicht ist. Also Aussagen, von denen du jetzt wahrscheinlich sagen würdest, das sind keine wissenschaftlichen Aussagen oder das entspricht nicht dem Typus Theorie, nur da ist mir ehrlich gestanden nicht klar, was ist dann überhaupt der Status dieser Aussagen oder woran wird es denn überhaupt festgemacht? Das eine hier, das ist eine wissenschaftliche Aussage, das andere ist eine, ja irgendwie zwar sehr wichtige Aussage, über die man sich auch streiten kann, aber irgendwie ist sie nicht wissenschaftlich. Also da habe ich den Verdacht, dass durch die Hintertür in dieser Gegenüberstellung von Wissenschaft und Kritik ein sehr reduzierter Wissenschaftsbegriff sich eingeschlichen hat. Du hast einmal in deinem Vortrag erwähnt, also klar, die Wissenschaftler, die wollen alles immer so pragmatisch zurichten. Wenn du das natürlich für Wissenschaft hältst oder mit Wissenschaft identifizierst, also ein nicht nur empiristisches Wissenschaftskonzept, und ich würde sagen, Empirismus ist nicht das einzig mögliche Wissenschaftskonzept, da gibt es auch andere, sondern ein sozusagen technizistisches Verständnis. Also wie kann ich mir jetzt irgendetwas handhabbar machen, wenn das tatsächlich alles Wissenschaft wäre, gut, dann kann man sagen, das hat vielleicht mit Kritik nichts zu tun. Aber da frage ich mich, also wie kommst du zu der Verwendung, also wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht beruht es ja auch auf einem Missverständnis, wie kommst du zu der Verwendung eines dermaßen eingeschränkten Wissenschaftsbegriffes, wo also nicht mal das, was man hier unter bürgerliche Wissenschaft fasst und auch kritisieren muss, wo nicht mal das in diesem engen Technizismus aufgeht. Also insofern ist mir diese Gegenüberstellung unplausibel, mir ist der enge Wissenschaftsbegriff unplausibel und mir ist überhaupt unplausibel der Status deiner eigenen oder eurer, also wenn, das ist ja nicht nur deine Position, eurer Aussagen. Mein Eindruck ist da viel eher, also ich will jetzt auf die theologischen Mucken da nochmal zurückkommen, die du zu Recht, finde ich, ja hervorgehoben hast. Mein Eindruck ist da eher, dass dieses Verfahren, Kritik und Wissenschaft in dieser Art gegenüberzustellen, eben in diesen theologischen Mucken befangen bleibt. Der Marx hat die theologischen Mucken hervorgehoben. Er hat die Rätsel, die Geheimnisse hervorgehoben. Er sprach von der Religion des Alltagslebens. Das sind alles Begriffe, die in so einer oberflächlichen Kapitallektüre ziemlich schnell untergehen können, oder man nimmt sie halt so als stilistische Besonderheiten. Damit, und da glaube ich, sind wir uns einig, tun wir dem Marx großes Unrecht. Die haben eine ganz zentrale Bedeutung. Die verweisen eben darauf, dass kapitalistische Wirklichkeit etwas anderes ist als das, was sich eine empiristische Wissenschaftskonzeption oder eine empiristische Wissenschaft glaubt vorstellen zu können. Man muss nur genau hinschauen, genau messen, genaue Daten erheben und Ähnliches, und dann hat man schon etwas Wichtiges erforscht. Demgegenüber hebt Marx hervor, nein, diese kapitalistische Wirklichkeit, die ist voller theologischer Mucken und Geheimnisse. Aber was folgt da jetzt raus? Dass man sagt, ja gut, die Geheimnisse lassen sich nicht lüften, wir können gar nicht begreifen, was der Wert ist. Zumindest bei Marx, glaube ich, folgt was anderes daraus. Er will, wie er das beispielsweise am Ende des vierten Kapitels formuliert, das Geheimnis der Plusmacherei enthüllen. Er will, wenn er die trinitarische Formel am Ende des dritten Bandes analysiert, diese Religion des Alltagslebens, in der sämtliche Agenten der kapitalistischen Produktionsweise befangen sind, die will er kritisch auflösen. Also irgendwie diese unauflösbaren Rätsel, die du hervorgehoben hast, die sind bei Marx, zumindest soweit ich das gelesen und verstanden habe, keineswegs zu finden. Sondern eben eher der Versuch der Auflösung, wo man sich dann drüber streiten kann, wie passiert diese Auflösung, was ist das Resultat davon. Also beispielsweise, wenn du gegen Nadja Rakowitz und Dieter Behrens eingewendet hast, das sei, also deren These ist so, Darstellung im Kapital ist die ein sukzessives Verfahren der Behebung von Mängeln, dann erscheint mir das auch verkürzt. Also sozusagen, wie jetzt diese Geheimnisse da entschlüsselt werden, da kann man sich gut drüber streiten. Ich denke auch, da gibt es auch viele Stellen und Punkte bei Marx, wo er selber noch diesen Geheimnissen zum Teil auf den Leim gegangen ist. Aber zumindest den Versuch, die zu entschlüsseln, kann man ihm nicht absprechen. Was nun allerdings an deiner Position extrem begründungsbedürftig ist, ist eben genau dieser Sachverhalt, warum sollen wir denn nicht erfassen können, was der Wert ist? Warum sollen wir Kapital nicht begreifen können? Da hast du nun, wenn ich es nicht überhört habe, in deinem Vortrag keine Aussage dazu gemacht. In dem Papierkonzept Materialismus findet sich eine Aussage dazu. Also da ist von die Rede davon, dass das Kapitalverhältnis sei objektiver Widersinn, es würde eine logische Unmöglichkeit ausdrücken und Ähnliches. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird dieser logische Widersinn oder diese Absurdität damit begründet, dass es heißt, an einer Stelle, nicht nur, dass nicht einzusehen ist, warum die sinnlich so verschiedenen, jetzt habe ich mich verrannt, also wir nehmen uns auch in der Hinsicht nichts, aber jetzt habe ich die richtige die Stelle gefunden, die ich meinte, also über das Kapitalverhältnis, nicht intelligibel, nicht theoretisierbar und also nur ideologisierbar ist der Wert, weil kein vernünftiger Grund, es sei denn ein geschichtsphilosophischer, eben das ist dann Marxismus als Systemphilosophie, also das war nur der Einschub im Text, also weil kein vernünftiger Grund dafür angegeben werden kann, dass sich die menschliche Gattung in den Selbstwiderspruch ihrer Spaltung in Herrscher und Beherrschte, Ausbeuter und Ausgebeutete hat stürzen sollen. Also das Kapitalverhältnis soll deshalb nicht theoretisierbar sein, weil kein vernünftiger Grund dafür angegeben werden kann, warum sich die menschliche Gattung in Herrscher und Beherrschte gespalten hat. Das finde ich nun allerdings eine sehr mangelhafte Begründung. Dass es da keinen vernünftigen Grund dafür gibt, dem würde ich allemal zustimmen. Aber deswegen soll ich nicht begreifen können, wie das funktioniert. Also sozusagen, hier wird ja gesagt, es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, dass eine solche Spaltung stattgefunden hat. Im Kapitalverhältnis begegnet uns eine bestimmte historische Form dieser Spaltung. Also diese Spaltung gibt es ja nicht nur im Kapitalismus, sondern auch schon viel früher. Aber diese historische Form, die soll ich nicht theoretisch auf den Begriff bringen können, weil es keinen vernünftigen Grund für diese Spaltung gibt. Da muss ich ehrlich sagen, das hängt mir zu hoch. Also das ist, vielleicht habe ich das Argument, sehe ich das Argument nicht, nur ich finde, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst ja auch keinen vernünftigen Grund nennen, warum du ihn nicht verstehst. Ich kann einen vernünftigen Grund nennen. Stimmst du mir mal zu? Nein, ich stimme ihm ja, ich habe ja gerade die Differenz aufgezählt. Ich kann ihn nicht verstehen aus mehreren Gründen. Also diese Trennung Wissenschaft und Kritik ist mir aus mehreren Gründen nicht einleuchtend. Der erste Grund, den ich vorhin genannt habe, ist, was ist eigentlich der Status der Aussagen, die diejenigen, die von so einer Unvereinbarkeit ausgehen, über den Wert machen. Also auf der einen Seite heißt es, ich kann den Wert nicht theoretisieren, auf der anderen Seite werden aber jede Menge Aussagen über den Wert gemacht, die ich als, sei es nun gute oder schlechte Theorie über den Wert ansehen würde. Also warum macht man das eine oder andere? Das ist so zum Beispiel ein vernünftiger Grund, warum ich sagen würde, ich kann nicht verstehen, was hier gesagt wird. Der andere Grund ist, also hier wird eine Begründung für diese Dichotomie geliefert und da sehe ich überhaupt nicht den Zusammenhang nicht. Also warum soll ich nicht verstehen können, den Zusammenhang von Wert, Geld, Kapital, auch wenn ich überhaupt keine Rechtfertigung dafür habe oder auch gar keine haben will, dass es das Kapitalverhältnis gibt. Also das ist wieder genau dieser enge technizistische Wissenschaftsbegriff, der meiner Meinung nach da angelegt wird. Nun, was nun anstelle dessen du in dem Vortrag angeboten hast, also in dem Papier kam das noch nicht heraus, das scheint mir die Konsequenz durchaus zu sein von einer Position, die doch irgendwo letzten Endes aufgibt, den Versuch, etwas begreifen zu wollen. Du sagst, naja, Kritik können wir eigentlich gar nicht üben. Das wird alles affirmativ, weil die Subjekte vollständig kapitalistisch konstituiert sind. Oh, das könnte man nochmal eigentlich ein neues Thema aufmachen. Was heißt das eigentlich? Die sind vollständig kapitalistisch konstituiert. Sozusagen ihr ganzes Denken ist kapitalistisch präformiert oder was ist eigentlich genau damit gemeint? Aber okay, das sei nur mal am Rande bemerkt. Was du nun als Alternative anbietest, ist ein transzendenter Punkt. Also so, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Punkt von außen, von dem Kritik plausibel werden sollte oder Kritik formuliert werden sollte. Da müsste man sich natürlich darüber unterhalten, was dieser Punkt alles noch für Eigenschaften haben sollte. Da habe ich jetzt von dir nichts gehört, allerdings habe ich gehört, wo du glaubst, diesen Punkt finden zu können, in den Subjekten, in den Individuen, die aber doch auf der anderen Seite so vollständig kapitalistisch konstituiert sind. Also da sehe ich, ist der erste Widerspruch, wieso ist da noch ein Rest übrig? Dieser Rest, sagst du, ja, der ist allerdings nicht allgemein angehbar, sondern, wie du das am Ende deines Vortrags, wenn ich es richtig notiert habe, formuliert hast, Kritik können nur aus persönlichen Situationen heraus geübt werden. Sie müsse gegen die Logik des Denkens angehen, das Kapitalismus affirmiert. Also da wird ja letzten Endes Kritik zu einer moralischen Forderung. Ihr sollt gegen eine Logik angehen, die affirmiert, aus persönlichen Situationen heraus, die nicht verallgemeinerbar sind. Also was unterscheidet dann diese Transzendenz noch von dem Gefühl, ich bin jetzt dagegen? Also das ist jetzt nicht polemisch gemeint, dass ich dir da was in die Schuhe schieben will, sondern ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, auch nur also wiederzugeben, was meinst du dann damit? Also diese Transzendenz, die von einerseits vollständig kapitalistisch konstituierten Individuen, die jetzt aus persönlichen Situationen resultiert, und diese Kritik soll gegen die Logik, gegen die affirmierende Logik angehen, und ihr Erfolg zeigt sich dann insbesondere dann, wenn der Gegner erbost reagiert. Ja, die meisten reagieren auch erbost, wenn ich ihnen ans Schienbein trete. Ist das jetzt, also das kann es ja nicht sein. Da, also ist zumindest mal auf meiner Seite erstmal ein Verständnisproblem da. Da wäre ich dir dankbar. Also wie gesagt, das klang jetzt vielleicht auch so ein bisschen dahergesagt, das sollte jetzt nicht in irgendeine Polemik ausarten. Mir ist einfach an vielen Punkten, wenn es um diese Transzendenz und den sich darauf beruhenden Kritikbegriff geht, ist mir nicht klar, was überhaupt damit gemeint ist. Während, das wäre auch ein Punkt, wo ich mir noch ein bisschen Aufklärung von dir versprechen würde. Warum der Kritikbegriff, mein Kritikbegriff, den du jetzt als wissenschaftliche Kritik bezeichnet hast, Kritik also durch die Form der Darstellung, warum der automatisch affirmieren soll, das Kapitalverhältnis, das ist mir uneinsichtig. Also wenn man versucht, kann ja sein, dass es nicht gelingt, aber wenn man versucht, den Schein dieser kapitalistischen Verhältnisse aufzulösen. Genau das, was diese kapitalistische Gesellschaft tagtäglich von sich selber produziert, sie ist die natürliche Gesellschaft, und ach, genau, da sind wir auch dann bei dem theoretischen Feld. Also sie produziert ein theoretisches Feld, und meinetwegen kann man das durchaus auch Metaphysik nennen, eine Metaphysik von Selbstverständlichkeiten, diese Religion des Alltagslebens, von der Marx im Kapital gesprochen hat. Wenn nun versucht wird, genau das aufzubrechen, nicht nur oder überhaupt nicht in der Art, dass man jetzt, wie wir das wahrscheinlich beide kritisieren, nur sozusagen per Anschauung vorrechnen dem kapitalistischen System seine Kosten, seine Opfer, sondern indem gezeigt wird, wie diese Opfer produziert werden und wie die notwendigerweise produziert werden und wie notwendigerweise ein falsches Bewusstsein über die Produktion dieser Opfer entsteht, wieso das automatisch in Affirmation umschlagen soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Also insofern wäre ich jetzt wirklich auch an einer ernsthaften Diskussion interessiert, die dann vielleicht nicht zu unserer völligen Übereinstimmung führt, aber doch vielleicht dazu, zur Klärung von bestimmten Begriffen, die wir verwenden. Erstmal danke, dass ihr so lange ausgehalten habt.